Aus dem einfachen Grund, weil sie nämlich auf dem Trockendock liegt. Und repariert wird. Und wenn Sie noch was wissen wollen, können Sie ja Captain Harding fragen. Das Thermometer stand auf 98 Grad Fahrenheit, als Felix den Alten mit nacktem Oberkörper neben dem invaliden Schiffsrumpf der SS Emita entdeckte. Gestern habe ich die Emita von Coatzacoalcos auslaufen sehen, Captain. Sonne brennt wohl ein bisschen heiß. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Ja, gehen Sie aus der Sonne. Kommen Sie mit und trinken Sie ein Bier mit mir. Wenn das, was ich Ihnen sage, stimmt, kann ich dann auf Ihre Hilfe rechnen? Und Felix erzählte dem staunend zuhörenden Alten, wie er hinter dem Mestizen hergelaufen war, wie er hinter dem Bullauge das Gesicht einer Frau gesehen hatte und wie er von dem sommersprossigen Matrosen lächerlich gemacht worden war. Und an den Namen des Schiffes könne er sich genau erinnern. SS Emita. Wenn du das Schiff siehst, Junge, wirst du es wiedererkennen? Nur wenn ich die Frau sehe. Oder den Matrosen. Ist nicht einfach, einen Tanker vom anderen zu unterscheiden. Gibt zu viele davon hier.